11. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sonja. Christnachtfeier zu Goldberg. Die Christnacht wird wohl an wenigen Orten so feierlich begangen als in Goldberg. Das Sonderbarste der Feier soll seinen Grund in der im Jahre 1553 hier gewüteten Pest haben. Nach einem alten, steinernen und fast unleserlich gewordenen Monumente in der Mauer der großen Pfarrkirche ist Goldberg 1553 durch eine tötende Pestilenz verdorben und über 2500 Menschen umgekommen. Nach der mündlichen Tradition sind nur 25 Wirte übrig geblieben und alle Häuser verschlossen gewesen, so dass die übrig gebliebenen nichts voneinander gewusst haben. M. Martinus Tabornus in seinen sogenannten Cladibus Goldbergensibus schreibt von dieser Pest, sie sei so giftig gewesen, dass, wenn man durch eine Gasse gegangen sei, man wenige Häuser offen gesehen habe. Alles sei ausgestorben gewesen, ja auf dem Platze hin und wieder Gras gewachsen, und die Anzahl der Verstorbenen habe drittehalb tausend betragen. Einer dieser von der Pest übrig gebliebenen Einwohner nun ging nach der Tradition die Christnacht um 2 Uhr auf den sogenannten Niederring und stimmte daselbst ein Weihnachtslied an, um diejenigen, welche von der Pest, die der Kälte wegen nachgelassen hatte, noch übrig sein möchten, aufzumuntern, sich zur Feier dieser für die Menschheit so glücklichen Nacht mit ihm zu vereinigen. Es fanden sich wirklich einige zu ihm, und nachdem sie noch ein Lied gesungen hatten, verfügten sie sich auch auf den Oberring, um die daherum noch Lebenden gleichfalls aufzumuntern, in ihren Lobgesang einzustimmen. Dem Andenken dieses rührenden Auftrittes nun soll die jetzige Christnachtfeier all hier ihre Entstehung zu verdanken haben. Gegen 2 Uhr in der Nacht finden sich oft ein paar tausend Menschen aus der Stadt, den Vorstädten und den zur Stadt gehörenden Dörfern auf dem Niederringe ein, welche zuvor größtenteils der Christnacht in dem hiesigen Franziskanerkloster, die um 12 Uhr ihren Anfang nimmt, beigewohnt haben. Um diese Zeit holt der Stadtwachtmeister die sämtlichen Nachtwächter nebst dem sogenannten Ringkantor, welches ein Bürger ist, der eine gute Stimme hat, aus der Zirkelei, führt diese in Prozession auf den Niederring und bildet daselbst einen Kreis. Sowie die Glocke 2 schlägt, ruft der Nachtwächter die Stunde aus, und der Ringkantor stimmt das Lied an, »Uns ist ein Kindlein heut geboren«, worein denn nicht allein die ganze auf dem Ringe befindliche Menge, sondern auch zugleich alle auf beiden Ringen, bei erleuchteten und eröffneten Fenstern darauf wartenden, mit einstimmen. Nachdem noch das Lied »Heut lobt die werte Christenheit« etc. abgesungen worden ist, geht es in Prozession auf den Oberring, wo selbst wiederum ein Kreis gemacht, die Stunde ausgerufen und vom Ringkantor die Lieder »Wir Christenleut« etc. und »Für Freuden lasst uns springen« etc. angestimmt und in der Stadt weit und breit mitgesungen werden. Dieses alles geschieht mit vieler Ordnung und wird durch das sonderbare, den majestätisch heiligen Sang unter freiem Himmel in einer finsteren Winternacht bei rundum erleuchteten Fenstern sehr feierlich und rührend. Nach Beendigung dieser Handlung macht der Stadtmusikus um 3 Uhr auf dem Stadtturme mit Pauken und Trompeten einige Intraden, und der Kantor der lateinischen Schule, welcher sich ebenfalls mit seinen Chorsängern dahin begeben hat, singt unter Pauken- und Trompetenschall, mit demselben zuvörderst das Lied »Allein Gott in der Höhe sei er« etc., worein die auf dem Ringe Versammelten wieder einstimmen, und führt hier nächst eine dazugesetzte Vokal- und Instrumentalmusik auf, nach welcher um 4 Uhr in der evangelischen Pfarrkirche die Christnacht eröffnet, das bekannte Lied »Quem Pastores« etc., von 4 verteilten Chören der sämtlichen Schulknaben unter Begleitung der Orgel abgesungen und hier nächst eine vollständige Vokal- und Instrumentalmusik ausgeführt wird, während welcher Zeit denn, so wie nachher noch, die ganze Kirche von großen und kleinen Kindern mit Sternen von mit Öl getränktem Papier, sogenannten Wachsbäumen und dergleichen, die mit unzähligen Wachslichtern bespickt sind, erleuchtet wird. Dann wird eine Predigt gehalten, und endlich mit dem Tedeum unter Trompeten und Paukenschall um 6 Uhr des Morgens diese nächtliche Feier geschlossen. Ende von Christnachtfeier zu Goldberg.